Jesus, Heiland meiner Seele, das an deiner Brust mich fiel, da die Wasser mir rauschen und die Wetter höher ziehen. O, wie gut ist dir Vertrauen, Jesus, dir ergeb ich mich, selig droben dich zu schauen, dein zu bleiben ewiglich. Birg mich in den Lebensstürmen, bis vollendet ist mein Lauf, führe mich zum sichern Hafen, nimm dann meine Seele auf. O, wie gut ist dir Vertrauen, Jesus, dir ergeb ich mich, selig droben dich zu schauen, dein zu bleiben ewiglich. Andere Zuflucht hab ich keine, tagend hoff ich nur auf dich. Lass, oh lass mich nicht alleine, hebe Herr und stärke mich. O, wie gut ist dir Vertrauen, Jesus, dir ergeb ich mich, selig droben dich zu schauen, dein zu bleiben ewiglich. Nur zu dir steht mein Vertrauen, dass kein Übel mich erschreckt, mit dem Schatten deiner Flügel sei mein wehrlos Haupt bedeckt. O, wie gut ist dir Vertrauen, Jesus, dir ergeb ich mich, selig droben dich zu schauen, dein zu bleiben ewiglich. Du bist ja des Lebens Quelle, die den Durst auf ewig stillt. Sei der Born in meinem Herzen, der zum ewigen Leben quillt. O, wie gut ist dir Vertrauen, Jesus, dir ergeb ich mich, selig droben.